Erster, welchen besonderen Vorteil haben also die Juden oder welchen Nutzen bringt ihnen die Beschneidung? Zweiter, es gibt in jeder Hinsicht viele Vorteile, vor allem weil Gott ihnen seine heiligen Worte anvertraut hat. Dritter, was passiert aber, wenn einige von ihnen untreu waren? Hebt ihre Untreue etwa die Treue Gottes auf? Vierter, auf keinen Fall, denn Gott bleibt immer wahrhaftig, auch wenn alle Menschen Lügner sind, wie es in der Schrift steht. Fünfter, wenn unsere Ungerechtigkeit die Gerechtigkeit Gottes deutlicher macht, ist Gott dann ungerecht, wenn er uns bestraft? Sechster, das ist unmöglich, denn wie könnte Gott sonst die ganze Welt richten, wenn er selbst nicht gerecht wäre? Siebter, jemand könnte fragen, warum er als Sünder verurteilt wird, wenn seine Lüge Gottes Wahrheit noch größer macht. Achter, manche behaupten fälschlicherweise, wir würden lehren, lasst uns Böses tun, damit Gutes daraus entsteht, solche Leute werden zu Recht verurteilt. Neunter, sind wir Juden also besser als die anderen? Nein, denn wir haben bereits gezeigt, dass alle Menschen unter der Macht der Sünde stehen. Zehnter, in der Heiligen Schrift steht geschrieben, dass es keinen einzigen Menschen gibt, der wirklich gerecht ist. Elfter, es gibt niemanden, der wirklich einsichtig ist, und es gibt keinen Menschen, der ernsthaft nach Gott sucht. Zwölfter, alle haben den richtigen Weg verlassen und sind unbrauchbar geworden, da niemand mehr Gutes tut. Dreizehnter, ihre Worte sind so zerstörerisch wie ein offenes Grab, und sie benutzen ihre Zungen, um andere zu betrügen. 14. Ihr Mund ist ständig voll von bösen Flüchen und bitteren Worten gegen ihre Mitmenschen. 15. Ihre Füße sind schnell bereit, Gewalt anzuwenden und sogar das Blut anderer Menschen zu vergießen. 16. Überall, wo sie hingehen, hinterlassen sie nur Zerstörung und großes Elend auf ihren Wegen. 17. Den Weg, der zum Frieden führt, kennen sie überhaupt nicht und sie suchen ihn auch nicht. 18. Sie haben keine Ehrfurcht vor Gott und achten nicht auf das, was er von ihnen möchte. 19. Wir wissen, dass das Gesetz für die Menschen gilt, die unter dem Gesetz leben, damit niemand eine Ausrede hat. 20. Kein Mensch wird vor Gott gerecht, indem er die Werke des Gesetzes tut, weil das Gesetz uns nur unsere Sünde zeigt. 21. Jetzt hat Gott jedoch einen Weg gezeigt, wie wir vor ihm gerecht werden können, ohne das Gesetz perfekt zu erfüllen. 22. Diese Gerechtigkeit kommt durch den Glauben an Jesus Christus zu allen Menschen, die an ihn glauben. 23. Es gibt keinen Unterschied zwischen den Menschen, weil alle gesündigt haben und die Herrlichkeit Gottes verloren haben. 24. Gott spricht sie jedoch ohne Verdienst gerecht, weil er ihnen seine Gnade durch die Erlösung in Jesus Christus schenkt. 25. Gott hat Jesus als Opfer dargestellt, damit Menschen durch den Glauben an sein Blut Vergebung für ihre Sünden finden können. 26. Gott wollte zeigen, dass er gerecht ist, obwohl er die Sünden der Vergangenheit mit großer Geduld ertragen hat. 27. Kann man sich also noch mit seinen eigenen Leistungen rühmen? Nein, das ist durch das Gesetz des Glaubens ausgeschlossen. 28. Wir sind fest davon überzeugt, dass ein Mensch allein durch den Glauben gerecht wird, unabhängig von seinen Taten. 29. Ist Gott etwa nur der Gott der Juden? Nein, er ist natürlich auch der Gott aller anderen Völker dieser Erde. 30. Es gibt nur einen Gott, der sowohl Juden als auch Nichtjuden allein aufgrund ihres Glaubens gerecht spricht. 31. Heben wir das Gesetz durch den Glauben etwa auf? Ganz im Gegenteil, wir bestätigen damit die eigentliche Bedeutung des Gesetzes.